Schritte und Tritte wiegt sich dein Körper genau in der Mitte. Und herrlich, gefährlich sind deine Füße, du Süße, zu sehen. Oder na klar, ich hab dich tanzen gesehen. Oder na klar, du bist wunderschön.